seh die Welt seit heute in rosarotem Licht. Es haben alle Leute ein glückliches Gesicht. Es sehen alle Dinge bunt und verzaubert aus. Zwei kleine goldene Ringe und schon ist das Glück im Haus. Ich hab dich und du hast mich, was brauchen wir noch mehr? Einmal Freude und einmal Leid, zu zweit ist halb so schwer. Ich bin jung und du bist jung und vor uns liegt die Welt. Man erreicht ja alles leicht, wenn man zusammenhält. Ab heute ist mein Leben von Grund auf renoviert. Du hast außer der Wohnung auch mein Herz frisch tapeziert. Ich hab dich und du hast mich, was brauchen wir noch mehr? Einmal Freude und einmal Leid, zu zweit ist halb so schwer. Ich hab dich und du hast mich, was brauchen wir noch mehr? Einmal Freude und einmal Leid, zu zweit ist halb so schwer. Ich bin jung und du bist jung und vor uns liegt die Welt. Man erreicht ja alles leicht, wenn man zusammenhält.